schon seit Jahren nicht mehr erlaubt. Weiß eh nicht, was es war, ich hab's verloren. Ich wollte das Ding mir lang schon von euch holen. Und jetzt wart ihr halt dran, ich hab's gestohlen. Nun schreit mich endlich an, ich hab's verloren. Hey Mann, verdammt noch.